Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge rund um das Thema Lernen. Diesmal spreche ich über die 5 wohl größten Mythen rund um das Lernen. Platz 5. Morgens ist die beste Zeit zum Lernen. Oft wird gesagt, dass morgens nach dem Aufstehen die beste Zeit zum Lernen sei. Kann sein, muss aber nicht. Die beste Lernzeit ist die Zeit, in der Sie Ihre Spitzenleistungen erbringen können. Der Zeitpunkt ist individuell verschieden. Sie richtet sich immer nach dem eigenen Biorhythmus. Die eine Person lernt nun mal besser am frühen Morgen, die andere besser am späten Abend. Platz 4. Wer schreibt, der bleibt. Das ist korrekt. Wenn wir uns das zu Lernende aufschreiben, dann bedeutet das, dass wir uns nochmals mit dem Lernstoff beschäftigen bzw. damit auseinandersetzen. Außerdem benutzen wir so einen weiteren Lernkanal. Für einige ist das Schreiben mit der Hand effektiver, während andere lieber am PC alles aufschreiben. Welche Methode besser hilft, muss jeder für sich selbst ausprobieren und anwenden. Platz 3. Lernen kurz vor der Prüfung oder auch Bulimie-Lernen genannt, ist möglicherweise erfolgreich, um kurzfristig eine Prüfung zu bestehen. Allerdings wird das Gelernte nicht verankert. Um etwas zu lernen, gehören Wiederholungen bzw. Übungen dazu. Nur so festigt sich das Gelernte. Wir müssen akzeptieren, dass wir üben bzw. wiederholen müssen, wenn wir etwas lernen möchten. Je öfter wir dies tun, desto mehr festigt sich der Stoff und desto besser werden wir in unserem Fach. Das Sprichwort "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" trifft perfekt zu. Sich auf etwas zu konzentrieren bedeutet auch, sein Durchhaltevermögen zu trainieren und bereit bzw. fähig sein zu planen. Planung ist beim Lernen wichtig, um den Lernstoff in lernbare Lernpakete zu unterteilen und diese Planung so einzurichten, dass zum Zeitpunkt der Prüfung ein optimales Lernergebnis vorliegt und nicht ein Last-Minute-Lernen erforderlich ist. Platz 2. Chaos und Unordnung hilft beim Lernen. Wie heißt der Spruch? Das Genie verwandelt das Chaos? Wie auch immer. Dem Lernen ist Chaos nicht hilfreich. Wenn Sie in einem Stapel Bücher und Papiere und vielen Kleinkram, das sich so auf Ihrem Schreibtisch befindet, erst Ihre Lernmaterialien suchen müssen, verschwenden Sie nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Nerven. Zeit und Energie, die Sie zum Lernen hätten verwenden können. Abgesehen davon lenkt Sie das ab vom Lernen und je mehr Dinge beim Lernen in Ihrer Nähe liegen, desto leichter fällt es Ihnen, sich ablenken zu lassen. Und desto mehr Energie müssen Sie wieder aufbringen, um sich auf den Lernstoff zu konzentrieren. Besonders leicht lässt man sich ablenken bei einem Stoff, der nicht zu seinem Lieblingsthema gehört. Platz 1. Buch unter dem Kopfkissen. Um das Gelernte zu festigen und besser zu lernen, sollte es helfen, das entsprechende Buch unter das Kopfkissen zu legen. Leider nicht. Wer gerne hart schläft, wird mit dieser Methode Buch unter dem Kopfkissen keine Probleme und keine Kopfschmerzen bekommen. Beim Lernen hilft diese Methode aber nicht wirklich. Dagegen ist das Lernen vor dem Schlafengehen bzw. das Wiederholen des Gelernten durchaus sinnvoll. Das Gehirn schaltet beim Schlafen nämlich nicht ab, sondern speichert und verarbeitet weiter Informationen. Wenn man nach dem Lernen gleich ins Bett geht, dann wird das Gehirn nicht durch andere Informationen abgelenkt und kann so die Informationen besser verarbeiten. Allerdings sollte man beachten, dass ein emotionsgeladener, stressiger Tag das Gehirn trotzdem ablenken kann. So, das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Liebe, alles Gute. Ihre Ruth Pinto.